sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel beginnen wir mit einem Blog zur Klimakatastrophe, mit einem Artikel zu falschen Fischen im Mittelmeer und dem Klimaanpassungsgesetz mit sozialer Schieflage. Im zweiten Blog geht es um die AfD und die selbsternannte Mosaikrechte und die rassistischen Ausschreitungen in Großbritannien. Den linken Medienspiegel beginnen wir mit zwei längeren Artikeln zur Klimakatastrophe. Der erste Artikel ist aus der Le Monde Diplomatique vom Juli 2024. Es geht um tropische Fische im Mittelmeer. Diesen Artikel haben wir geteilt. Ihr hört jetzt den ersten Teil, der die Veränderung der Situation der Fischer beschreibt. Falsche Fische. Die Folgen der Klimakrise im Mittelmeer. An seine erste Begegnung mit einem Rotfeuerfisch kann sich der 60-jährige Fotis Gaetanos noch lebhaft erinnern. Über 10 Jahre ist das her. Als ich die Netze einholte, entdeckte ich auf einmal dieses sonderbare Geschöpf. Zurück an Land habe ich die Behörden verständigt. Der Fisch kam in ein Aquarium und wurde als seltene Spezies beforscht. Heute muss ich lachen, wenn ich daran denke, sagt der zypriotische Fischer. Schon wenig später zählte das unbekannte Wesen zu den weitverbreitetsten Fischarten in diesem Teil des Mittelmeers. Es ist noch dunkel, als wir das Fischfanggebiet erreichen, wo Gaetanos am Abend zuvor seine Netze ausgeworfen hat. Das Meer ist ruhig, die Luft mild. Bei Sonnenaufgang wirft der Fischer die Seilwinde an und beginnt, die Netze an Bord zu hieven. Da ist ein Rotfeuerfisch. Gaetanos zeigt auf ein rot-schwarz gestreiftes Tier mit stacheliger Rückenflosse. Der Fischer greift mit einer mechanischen Geste zur Schere und schneidet die Stacheln ab. Die entfernt man am besten sofort, sie sind giftig. Kurz darauf zieht er ein unansehnliches Wesen aus dem Netz. Seine schleimige Haut ist mit dunklen Flecken übersät. Sein Körper erinnert an einen aufgeblasenen Ballon. Kaum aus dem Wasser gibt es einen gutturalen Laut von sich, der sich beinahe klagend anhört. Das ist ein Hasenkopf-Kugelfisch. Er ist extrem gefräßig und frisst quasi alles. Eine Stunde später liegen Fische unterschiedlichster Gestalt und Farben auf dem Deck. Gaetanos nennt ihre Namen. Kaninchenfisch, Rotfeuerfisch, glatter Flötenfisch, Kugelfisch. Man wähnt sich in einem Aquarium voller Exoten. Bis vor ein paar Jahren hatte ich noch nie einen dieser Fische gesehen. Mittlerweile bin ich Experte für tropische Meerestiere, sagt er. Früher fischten wir zu dieser Jahreszeit nach Kalmaren. Die gibt es nicht mehr. Sie wurden von den fremden Arten verdrängt. Gaetanos ist einer der wenigen noch aktiven Fischer in der Hafenstadt Larnaca an der südlichen Küste Zyperns. Seit 40 Jahren fährt er jeden Tag, außer bei Sturm, am späten Nachmittag mit seinem Boot hinaus und sucht sich unweit der Küste eine Stelle, wo er seine Netze auswirft, um sie im nächsten Morgengrauen wieder einzuholen. Seit 40 Jahren erlebt er mit, wie das Meer sich von Grund auf verändert, die Strömungen sich verlagern und neue Arten auftauchen, die die einheimischen Fische verdrängen und wie sein Einkommen immer weiter schrumpft. Um 9 Uhr morgens kehrt er in den kleinen Hafen zurück und liefert seinen Fang an einen Verkaufsstand ab. Neben den unverkäuflichen tropischen Fischarten hat er einen Thunfisch, 2 Wolfsbarsche und 1,5 Kilo Tintenfisch gefangen. Das bringt ihm Tageseinnahmen von 40 Euro. Nach Abzug der Spritkosten komme ich auf 25 Euro. Bevor die neuen Arten hier aufgetaucht sind, habe ich zu dieser Jahreszeit 3-mal so viel verdient. Auf den anderen Booten bietet sich das gleiche Bild. Eine oder höchstens 2 Kisten hochwertiger Fisch und diverse tropische Exemplare, für die es keinen Abnehmer gibt. Die Ausbreitung gebietsfremder Arten schadet nicht nur den Fischern, sie zeigt auch auf eklatante Weise, wie sehr sich das Mittelmeer unter dem Einfluss der globalen Erwärmung verändert. Diese Organismen, die in Massen durch den Suezkanal aus dem Roten Meer einwandern, finden hier nun ideale Bedingungen vor, weil das Meer wärmer geworden ist, erklärt der Meeresbiologe Antonis Petrou. Petrou hat eine Beratungsfirma, die für private und öffentliche Auftraggeber vor allem den Einfluss gebietsfremder Fische auf die zypriotischen Gewässer untersucht. Die ersten haben wir vor ungefähr 15 Jahren gesichtet. Mittlerweile haben sie die Oberhand gewonnen. Da sie keine natürlichen Fressfeinde haben, konnten sie die einheimischen Arten eliminieren. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass sich das Mittelmeer um 20% schneller erwärmt als der Durchschnitt aller Weltmeere. Damit fällt es unter die Definition des Hotspots. So nennt man Orte, an denen die Auswirkungen der klimatischen Veränderungen besonders sichtbar in Erscheinung treten. In den vergangenen 10 Jahren ist die Anzahl der gebietsfremden Arten im Mittelmeer exponentiell gestiegen. Mittlerweile gibt es mehr als 800, davon sind 600 sesshaft geworden. Weil viele von ihnen durch den Suezkanal ins Mittelmeer eingewandert sind, sprechen Fachleute von der Lesbischen Migration in Anlehnung an den französischen Unternehmer und Gründer der Suezkanalgesellschaft Ferdinand de Lesseps, der die Wasserstraße durch die Wüste graben ließ, die nach 10 Jahren Bauzeit 1869 eröffnet wurde. Die ausgewachsenen Fische durchschwimmen den Kanal und legen ihre Eier an der ägyptischen Küste ab. Von dort werden sie mit der Strömung weiter befördert. Andere Arten wurden mit dem sogenannten Ballastwasser von Schiffen eingeschleppt, eine der unheilvollsten Begleiterscheinungen des globalen Handelsverkehrs. Vor jeder Fahrt pumpen die Frachtschiffe zur Stabilisierung tonnenweise Meerwasser in ihre Ballasttanks. Diese Hohlräume befinden sich am Rumpf und an den Seiten des Schiffes, erklärt der Meeresbiologe Ernesto Azzurro, der am italienischen Institut für Umweltschutz ISPRA forscht. Am Zielhafen wird das Meerwasser mit den blinden Passagieren, Algen, Plankton, Larven von Wirbellosen und Fischeier wieder abgelassen. Da heutzutage etwa 90% des Welthandels auf dem Seeweg und 27% des globalen Containerverkehrs über das Mittelmeer abgewickelt werden, gelangen regelmäßig Lebewesen aus dem Indischen Ozean, Atlantik oder Pazifik ins Mittelmeer. Manche von ihnen siedeln sich dauerhaft an. Die Anwesenheit dieser aus ihrem natürlichen Lebensraum gerissenen Geschöpfe kann verheerende Folgen haben. Der Hasenkopf-Kugelfisch ist hochgiftig. Sein Verzehr kann für den Menschen tödlich sein. 2016 wurden 2 russische Touristen in lebensbedrohlichem Zustand ins Krankenhaus von Nikosia eingeliefert, weil sie einen solchen Fisch gefangen und verspeist hatten. Sie fielen ins Koma und wurden wie durch ein Wunder gerettet. Da sie kommerziell wertlos sind, hat niemand ein Interesse daran, Hasenkopf-Kugelfische zu fangen. Doch je weniger weggefischt werden, umso mehr breitet sich die Art aus. Die zyprische Regierung hat extra ein Programm aufgelegt, um diese Fischart auszurotten. Zwischen Frühjahr und Herbst, in dieser Zeit breiten sich die Hasenkopfkugelfische besonders stark aus, zahlt die Regierung den Fischern für das Kilo 3 Euro. Anschließend werden die Fische auf einer Deponie verbrannt. Die Fischer bekämen dadurch zwar eine kleine Entschädigung, aber besonders umweltfreundlich sei diese Methode nicht, meint der Taucher und Meeresbiologe Vassilis Andreou. Andreo arbeitet in Protaras im Ocean Aquarium, einem beliebten Ausflugsziel für Schulklassen. Immer öfter erzählen Andreo und seine Kollegen den Kindern von den Fischneulingen im Mittelmeer. Wir finden es richtig, schon die Jüngsten für dieses Thema zu sensibilisieren. Wobei das Problem mit den gebietsfremden Arten ist, dass man sie nur beobachten kann. Sie ganz auszurotten wird nicht möglich sein. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass sich die Fauna in unserem Meer gerade verändert. Am Südufer des Mittelmeeres richtet ein anderes eingewandertes Lebewesen verheerende Schäden an. Die Gewässer rund um die Kerkenna-Inseln vor der südtunesischen Stadt Sfax zählen traditionell zu den fischreichsten Gegenden des Mittelmeers. Das Meer zeigt sich hier seit jeher so freigebig, dass die Fischer gar nicht hinausfahren müssen, sondern einfach warten, bis die Fische sich von selbst in ihre Netze begeben. Diese Fangtechnik, die sich Schafir nennt, wurde 2020 von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Jeder bekommt vom Staat eine Meeresparzelle zugeteilt. Die Gehege werden mit Zäunen aus Palmwedeln voneinander abgegrenzt. Auch die am Meeresgrund befestigten, unüberwindbaren Barrieren bestehen aus Palmblättern. Sie sind so ausgerichtet, dass die Fische durch die Strömung direkt in die Trichter der Fangkörbe hineinschwimmen. 2-mal am Tag schauen die Fischer nach, was in ihren Reusen gelandet ist. Die zu kleinen Tiere werden zurück ins Meer geworfen, die anderen an Land gebracht. Eine selektive und stationäre Fangtechnik, die weniger Zerstörung anrichtet als Schleppnetze, die den Meeresboden umflügen und damit viele darauf lebende Arten vernichten. Doch diese Zeiten sind vorbei, klagt Ramdane Mekdiche, ein 62-jähriger Fischer mit langem Zauselbart. Heute fangen wir überhaupt nichts mehr. Seit einigen Jahren wird der Meeresgrund um die Inseln von einem neuen Schalentier kolonisiert, das alle lokalen Organismen vertilgt. Die Krabbe heißt Portunus segnis, stammt aus dem Indischen Ozean und ist wegen der milderen Temperaturen hier heimisch geworden. Eine echte Plage, sagt Mekdiche, als wir von El Ataya, dem wichtigsten Hafen des Archipels, zu seiner Schafir aufbrechen. Nach 20 Minuten erreichen wir seine Parzelle, die an den aus dem Wasser ragenden Palmwedeln gut zu erkennen ist. Zielsicher zieht der Fischer mit einem Bootshaken eine der Reusen aus dem Wasser. In der großen Fischfalle aus Plastik bewegen sich dutzende Krabben mit blauen Scheren aufgeregt hin und her. Kommen wir zum zweiten Teil des Artikels über falsche Fische im Mittelmeer aus der Lemur Diplomatik, und es wird in diesem zweiten Teil des Artikels die Ausbreitung der Blaukrabbe beschrieben und die Ursachen und Veränderungen im Mittelmeer. Immer nur Dash, Dash, nichts als Dash, flucht McDiche und kaut auf seiner Zigarette, die ihm schon seit einer Ewigkeit zwischen den Lippen hängt. Die Einheimischen haben in ihrer Verzweiflung den Krabben den Spitznamen Dash verpasst, die arabische Bezeichnung für die Terrororganisation IS. Der Fischer schüttet den Reuseninhalt ins Boot und schnappt sich eine Krabbe. Bis vor 8 Jahren haben wir dieses Tier hier nie gesehen. Heute fangen wir nichts anderes mehr. Ramdane McDiche steuert die nächste Reuse an. Auch hier dominieren die Krabben. Einzige Ausnahmen sind ein kleiner, teilweise angeknabberter Tintenfisch und eine Dorade, die so klein ist, dass McDiche sie wieder ins Meer zurückwirft. In allen 4 Fischfallen seiner Schafir bietet sich das gleiche Bild. McDiche schüttet die Krabben in eine Kiste, fährt zurück an Land und liefert sie bei einer kürzlich eingerichteten Fabrikanlage am Hafen ab. Von dort werden sie nach Asien exportiert, wo sie als Delikatesse gelten. Für 1 Kilo bekommen die Fischer allerdings nur 2 Dinar, umgerechnet 70 Cent. Das deckt noch nicht einmal die Spritkosten, klagt Ramdane McDiche. Drinnen stehen Frauen in einer Reihe, sortieren die Krabben nach Größe und fixieren die Scheren mit einer Schnur. Die Anlage wurde vor 2 Jahren eingerichtet und ist auf Wachstumskurs. Aufträge flattern herein, weitere Arbeiterinnen werden eingestellt, neue Verarbeitungslinien sind in Planung. Im Hafen von El Ataya ist die Krabbe das Gesprächsthema Nummer 1. Es gibt sogar ein großes Wandbild von ihr auf einer Mauer direkt hinter den Anlegeplätzen. Die Fischer hassen die Krabbe, fischen sie aber trotzdem und liefern sie in der Fabrik ab. Ein absurder Twist. Das Tier, das für ihre Misere verantwortlich ist, wird zu ihrer einzigen Einnahmequelle. Am Institut National Agronomique de Tunisie rekonstruiert die Wissenschaftlerin Jamila Ben Souissi die Chronik der Blaukrabbeninvasion. Niemand in Tunesien kennt sich so gut mit dieser Spezies und anderen invasiven Arten aus wie Ben Souissi. Sie begann sich schon in den 1980er Jahren intensiv mit ihnen zu beschäftigen, als das Thema noch nicht so aktuell war. In ihrem Labor in Tunis lagern in großen Kühlschränken die diversen Tiere, die ihr von ihren durchs Land reisenden Kontaktpersonen zugeschickt werden. Die Forscherin hat die Ausbreitung der Blaukrabbe Schritt für Schritt verfolgt. Für sie gibt es da keinen Zweifel. Der Klimawandel ist ein Krisenbeschleuniger. Die erste Blaukrabbe wurde in Tunesien 2014 gesichtet. Überhand genommen habe sie ab 2017. Dass die Blaukrabbe für die tunesische Küstengewässer so schreckliche Folgen hat, liegt daran, dass das Ökosystem durch Überfischung und Verschmutzung bereits geschädigt war, fügt die Wissenschaftlerin hinzu. Die Neptungraswiesen waren dadurch schon weitgehend zerstört. Das Neptungras ist eine endemische Wasserpflanze des Mittelmeers und bietet Hunderten von Organismen ein Biotop, in dem sie sich fortpflanzen und entwickeln können. Auf 1 Hektar leben bis zu 350 verschiedene Tierarten. Es ist vor allem das Neptungras, dem die Kerkenna-Inseln ihren Fischreichtum verdanken. Doch dieser Reichtum geht gerade unwiederbringlich verloren. Die Schleppnetzfischerei in Küstennähe hat den Meeresgrund des Archipels ruiniert, sagt Ben Souissi. Im arabischen Raum wird das Schleppnetz Kis, Beutel genannt. Die Fangmethode ist seit 1942 illegal, wird aber weiterhin im großen Stil praktiziert. Schon bei einem kurzen Rundgang durch den Hafen von Sidi Youssef, wo die Fähre von Sfax anlegt und es auch eine Polizeistation gibt, entdeckt man dutzende Fischkutter mit dem typischen trichterförmigen Netz und der Seilwinde, mit der das Netz auf den Meeresgrund herabgelassen wird. Alles spielt sich am helllichsten Tag ab, denn es gibt einen florierenden Markt, ein undurchsichtiges und zerstörerisches Geschäft, das von der wachsenden Nachfrage in Europa lebt, wo die küstennahe Schleppnetzfischerei streng verboten ist. Die Fischer sind in einem Teufelskreis gefangen. Wegen der schrumpfenden Ausbeute greifen sie zu Methoden, die der Umwelt noch mehr zusetzen. Die Folge: die früher als Kinderstube des Mittelmeers bezeichneten Kerkenna-Inseln sind heute leergefischt und zum Eroberungsgebiet für das Schalentier vom anderen Ende der Welt geworden. In einem bereits geschädigten Ökosystem kann die Krabbe sich leichter ansiedeln, weil sie dort leerstehende ökologische Nischen vorfindet. So gesehen ist ihre Ausbreitung eher die Folge eines bestimmten Bewirtschaftungsmodells als die Ursache für den Kollaps, meint Bensuisi. Die Expertin untermauert ihre These mit dem Hinweis auf eine vergleichende Untersuchung, die sie mit ihrem Team in Tunesien und Libyen vorgenommen hat. In Tunesien mit seinem ausgedünnten Neptungraswiesen hat das invasive Schalentier irreparable Schäden angerichtet. In Libyen dagegen, wo die Seegraswiesen intakt sind, waren die Auswirkungen zu vernachlässigen. Der Klimawandel ist eine große Erschütterung, die dabei ist, die Meeresökosysteme radikal zu verändern. Aber vor allem führt er uns vor Augen, welche Schäden wir Menschen angerichtet haben, meint Bensuisi. Die massenhafte Ausbreitung gebietsfremder Arten ist der offensichtlichste Indikator für die Tropikalisierung des Mittelmeers. Aber es zeichnet sich schon ab, dass die Veränderung des Meeres in Zukunft möglicherweise noch viel massivere Folgen haben wird. Das Mittelmeer zu untersuchen ist extrem wichtig, denn es ist ein Ozean im Kleinformat, in dem alles in höhere Geschwindigkeit abläuft, sagt Gian Maria Sannino. Er leitet das Labor für Klimamodellierung der bedeutenden italienischen Staatsagentur ENEA, Agentur für neue Technologien, Energie und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Gemeinsam mit seinen KollegInnen hat er das bisher präziseste Vorhersagesystem entwickelt, das die möglichen Auswirkungen der Klimaveränderung auf das Mittelmeer ermittelt. Das Mittelmeer, erklärt Sannino, ist ein komplexes System mit wechselnden Gezeiten und Unterwasserströmungen. Zudem interagiert es mit der sich ebenfalls verändernden Atmosphäre. Wer verstehen will, wie dieses System funktioniert, muss sich die Beziehung des Mittelmeers zum Atlantischen Ozean vor Augen führen. Aufgrund der Verdunstung und der spärlichen Wasserzufuhr aus den Flüssen würde der Meeresspiegel jedes Jahr um durchschnittlich 80 cm sinken, um das Mittelmeer auf seine Austrocknung zu steuern, erklärt Sannino. Dazu kommt es nicht, weil es über seine Hauptöffnung mit Atlantikwasser gespeist wird, die Straße von Gibraltar. Die 13 Kilometer breite und 280 Meter tiefe Meerenge ist von fundamentaler Bedeutung für das Überleben des Mittelmeers und der entscheidende Faktor für das, was Sannino das Wunderwerk Mittelmeer nennt, ein fast komplett umschlossenes Binnenmeer mit zirkulierenden Strömungen, die entscheidenden Einfluss auf das Klima der ganzen Region haben und über 5 Millionen Jahre hinweg stabil geblieben sind. Doch dieses Gleichgewicht ist dabei zu kippen. Heute besteht nicht die Gefahr, dass das Mittelmeer austrocknen könnte, sondern dass der Meeresspiegel steigt, weil das Landeis schmilzt und das Wasser sich durch den Temperaturanstieg ausdehnt. Dieses Wasser strömt ins Mittelmeer, erwärmt sich dort, dehnt sich weiter aus und droht, das Festland zu überschwemmen. Sannino zeigt eine ENEA-Karte, in der die Gebiete markiert sind, die in Italien bis zum Ende dieses Jahrhunderts möglicherweise unter Wasser stehen könnten. Die am stärksten gefährdeten Regionen sind rot eingekreist. Ein beträchtlicher Teil Venetiens und der Emilia-Romana, wichtige Häfen wie Palermo, Taranto und Cagliari und natürlich Venedig. Insgesamt könnten fast 6000 Quadratkilometer Land überflutet werden, was etwa der Fläche Liguriens entspricht. Wenn es uns nicht gelingt, den gegenwärtigen globalen Temperaturanstieg umzukehren, wird der Meeresspiegel zur nächsten Jahrhundertwende rund 60 cm höher sein als heute. Diese Zahl sollte niemand unterschätzen. Ein Anstieg von wenigen Zentimetern bedeutet, dass etliche Quadratkilometer unserer Küstengebiete überschwemmt sein werden. Neben den Prognosen und Hochrechnungsmodellen beunruhigt Sannino ein Phänomen, das bereits Fakt ist. In einer aktuellen Studie auf der Basis von Monitoringdaten verschiedener Hochseestationen haben die ENEA-ForscherInnen festgestellt, dass es im Mittelmeerraum zwischen Mai 2022 und Mai 2023 die längste Hitzewelle gab, die in den vergangenen 40 Jahren registriert wurde. Die Temperaturen an der Wasseroberfläche lagen 4 Grad über dem Durchschnitt von 1985 bis 2005. Diese Zahlen haben sogar uns erstaunt. Sie sind ein Indikator, dass der Klimawandel sich womöglich noch schneller auf das Meer auswirkt als von uns prognostiziert, sagt Sannino. Er erklärt, dass die Erwärmung von Wassermassen sehr viel mehr Energie erfordert als die Erwärmung der Atmosphäre. Die Meere hatten bislang einen mäßigenden Einfluss. Durch die Aufnahme gewaltiger Mengen CO2 verhinderten sie einen übermäßigen Anstieg der atmosphärischen Temperatur. Wenn die Meere sich so massiv erwärmen, deutet das darauf hin, dass sie einen Sättigungsgrad erreicht haben. Und das heißt, für die nahe Zukunft müssen wir mit sommerlichen Hitzewellen und immer heftigeren Winden und Tornados auch auf dem Festland rechnen. In Wahrheit bekommen wir schon jetzt die Rechnung präsentiert. Die immer häufigeren Extremwetterereignisse im Mittelmeerraum sind darauf zurückzuführen, dass mehr Energie aus dem Meer in die Atmosphäre freigesetzt wird. Die Klimaforscher bezeichnen diesen Vorgang als Medikane, ein Kofferwort aus Mediterranean und Hurrikan. Diese Wirbelstürme sind zwar anders geartet als auf den Ozeanen, aber eines der sichtbarsten Anzeichen für die Verschärfung der Klimakrise und den engen Zusammenhang zwischen Meer und Festland, resümiert Gian Maria Sannino. Die norditalienische Adriaküste der Romagna wurde im Mai 2023 sogar schon von einem doppelten Medikane heimgesucht. Dutzende Flüsse traten gleichzeitig über die Ufer. 17 Menschen kamen ums Leben. Tausende mussten evakuiert werden. Die materiellen Schäden werden auf fast 10 Milliarden Euro geschätzt. Das betroffene Gebiet zählt zu Italiens fragilsten und wohlhabendsten Regionen. In den 1930er Jahren wurde hier dem Meer das Land regelrecht abgetrotzt, um es anschließend urbar zu machen. Die Basis für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung und eine florierende Tourismusbranche. Laut der Enea-Karte gehört es zu den am stärksten von endgültiger Überflutung bedrohten Zonen. In den Uferbereichen sind die ersten Auswirkungen bereits zu sehen. Die Strände schrumpfen und müssen mit Kies und Sand aus Flussbetten künstlich aufgefüllt werden. Unmittelbar nach den Extremwetterereignissen im vergangenen Mai begann sich in dieser Gegend eine ähnliche Krabbe wie in Tunesien breit zu machen, die mittlerweile die Muschelzucht im Po-Delta ruiniert hat. Meeresbiologen halten die Ausbreitung des Schalentiers, das aus dem westlichen Atlantik stammt und mit dem Ballastwasser eingeschleppt wurde, für eine direkte Folge der Überschwemmung, denn mit ihr gelangten gewaltige Süßwassermengen in die Lagunen, sodass viel mehr Krabben aus den Eiern schlüpfen konnten als normalerweise. Das bestätigt sehr anschaulich Saninos Diagnose. Was auf dem Meer geschieht, macht sich auf dem Festland bemerkbar und wirkt auf das Meer zurück. Michele Pezzolato ist Muschelfischer in zweiter Generation. In den 1980er Jahren hat sein heute 75-jähriger Vater den Betrieb aufgezogen. In ihrer Fischerhütte in der Lagune von Sacca degli Scardovari, wo durch den Anbau der kostbaren Venusmuschel der Wohlstand eingekehrt ist, zeigt er uns eine kaputte Reuse. Sie wurde von den Blaukrabben zerstört, die sich an den Muscheln satt fressen. Dieses Jahr gibt es hier keine einzige Muschel. So etwas haben wir noch nicht erlebt. Inzwischen legt Pezzolato, wie alle Fischer in der Sacca, eine Zwangspause ein. Leicht verwundert blickt er über die Lagune und die dahinterliegende Adria. Es gehen unglaubliche Dinge vor sich. Wir werden ganz sicher eine Lösung finden und uns auf die neuen Verhältnisse einstellen. Aber es wäre gut, die deutlichen Signale, die das Meer uns sendet, nicht zu ignorieren. Vom Mittelmeer kommen wir mit unserem zweiten Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik, die sich selbst als Insel der Vernunft bezeichnen, zum Klimaanpassungsgesetz in der BRD. Soziale Schieflage, das neue Klimaanpassungsgesetz. Eine Anpassung an die neue Klimarealität ist dringend nötig. Das zeigen die Ereignisse der vergangenen Monate. Weihnachtshochwasser, vor allem in Niedersachsen, Überschwemmungen im Saarland und Rekordniederschläge in Süddeutschland im Mai. Die oft verheerenden Effekte des Klimawandels resultieren dabei aus dem Zusammenspiel der vom Menschen veränderten klimatischen Bedingungen und der von Menschen geschaffenen Strukturen sowie ungleichen Lebensbedingungen. Arbeit bei Hitze im Freien oder mangelndes Geld, um nachzurüsten, Häuser an verengten Flüssen, hitzeanfällige Bestandsbauten oder schwache Institutionen, mangelnde Umsetzung von Arbeitsschutz oder kein Zugang zu adäquater Gesundheitsvorsorge. All das kann dazu beitragen, dass Menschen in Fluten und Hitze ihr Leben, ihre Angehörigen oder ihre Existenzgrundlagen verlieren. Und es zeigt, dass wir als Gesellschaft, unsere Infrastruktur und unsere politischen Institutionen höchst verwundbar sind. Es besteht also für alle sichtbar Handlungsbedarf. Und tatsächlich ist weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit im Juli das Bundesklimaanpassungsgesetz in Kraft getreten. Aber kann ein Gesetz gegen eine solche neue Wirklichkeit etwas ausrichten? Einige glauben immer noch, durch die verstärkte politische Aufmerksamkeit auf Anpassungsstrategien würde das Pferd von hinten aufgezäumt. Doch die Anpassung wird neben dem Klimaschutz immer drängender. Das gilt zum einen, weil die Folgen des Klimawandels schon jetzt verheerend sind. Zum anderen, weil die bestehenden Klimaschutzmaßnahmen nicht ausreichen, um noch schlimmere Folgen abzuwenden. Politik und Gesellschaft verhalten sich nicht rational, sind in komplexe, globale Veränderungen eingebunden und bestehende Maßnahmen werden nicht ausreichen, um adäquat auf Klimafolgen vorbereitet zu sein. Die Debatte ist nicht neu. Seit den frühen 2000ern kämpfen Forschende und PraktikerInnen für eine stärkere Sensibilisierung für Klimaanpassung. Das ist keine Kapitulation, sondern folgt aus einer realistischen Einschätzung der bereits sichtbaren Folgen des Klimawandels. Zu Recht beinhalten die Klimaschutzgesetze vieler Bundesländer oft schon Anpassungsmaßnahmen. Nordrhein-Westfalen legte 2021 sogar ein separates Klimaanpassungsgesetz vor. Auch gibt es bereits Regelungen für spezielle Probleme, etwa zum Hochwasserschutz. Darüber hinaus verfügen viele Bundesländer sowie einige Kommunen über Anpassungsstrategien. Das neue Bundesgesetz ist da nur ein weiterer Schritt und baut auf schon etablierten Maßnahmen auf. Bereits 2008 beschloss die Bundesregierung die erste deutsche Anpassungsstrategie, die stetig erweitert wurde. Anpassung betrifft dabei alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Die deutsche Anpassungsstrategie spricht in diesem Zusammenhang von Clustern oder Handlungsfeldern. So befasst sich etwa das Cluster Land und Landnutzung unter anderem mit Anpassungen in der Land-, Wald- und Forstwirtschaft. Das Cluster Stadtentwicklung, Raumplanung und Bevölkerungsschutz vor allem mit dem Bevölkerungs- und Katastrophenschutz sowie der Stadtentwicklung. Gelingen kann Klimaanpassung nur, wenn viele staatliche und nichtstaatliche Akteure auf allen Regierungsebenen sektorübergreifend zusammenarbeiten. Aber Klimaanpassung ist auch eine sozialpolitische Aufgabe. Während jedoch beim Klimaschutz zunehmend über soziale Gerechtigkeit diskutiert wird, wenn auch unter heftigem Gegenwind, wie Debatten um das Klimageld zeigen, wurden in der Anpassungspolitik Klimagerechtigkeit und soziale Aspekte bisher weniger berücksichtigt. Dabei ist eines schon lange klar. Soziale Gerechtigkeit ist kein Randaspekt bei der Anpassung an den Klimawandel. Sie ist vielmehr entscheidend für ihre Effizienz, weil Klimawandel und soziale Ungleichheit einander vielfach verstärken. Einerseits sind manche Menschen aufgrund vielfältiger struktureller Ursachen stärker vom Klimawandel betroffen als andere. Etwa eine alte Person mit kleiner Rente, die in einer unsanierten, hitzeanfälligen Dachgeschosswohnung in einer Stadt mit Wohnungsnot zur Miete wohnt und nicht einfach umziehen kann. Andererseits können Klimaanpassungsmaßnahmen Ungleichheiten vertiefen. Wird durch blau-grüne Infrastruktur wie Parks, Polder, Wasserspielanlagen ein Quartier klimaresilienter gestaltet, ist das eine Wertsteigerung, die zu höheren Mieten und zu Verdrängung einkommensschwacher Gruppen führen kann. Bisher werden solche strukturellen Ursachen jedoch kaum berücksichtigt. Weltweit dominieren kleinschrittige Anpassungsansätze, die die tiefer liegenden Ursachen ungleicher Betroffenheit ignorieren und dadurch Gefahr laufen, sie zu verstärken. Und das neue Bundesgesetz? Formuliertes Ziel des Klimaanpassungsgesetzes ist es, die Widerstandsfähigkeit für Menschen und Natur zu erhöhen, sowie immerhin soziale Ungleichheit nicht zu verstärken. Es ist ein Bundesrahmengesetz, das die Grundzüge zur Klimawandelanpassung regelt und alle Ebenen in die Pflicht nimmt, aber die Detailregelungen Ländern und Kommunen überlässt. Damit wird zum ersten Mal ein rechtsverbindlicher Rahmen für Klimaanpassung auf allen deutschen Verwaltungsebenen geschaffen. Weitere Elemente des Gesetzes sind eine vorsorgende Anpassungsstrategie des Bundes sowie ein Berücksichtigungsgebot, das öffentliche Träger verpflichtet, Klimaanpassung bei Planungen und Entscheidungen einzubeziehen. Die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen sind nicht Teil des Gesetzes. Die neue Anpassungsstrategie soll mit messbaren Zielen Ende 2025 vorgelegt werden. Im Moment werden Indikatoren für die einzelnen Handlungsfelder entwickelt. Doch ausgerechnet für das Aktionsfeld soziale Gerechtigkeit in der Klimaanpassung ist bisher keine Zielentwicklung vorgesehen. Zwar verankert das Klimaanpassungsgesetz vulnerable Gruppen als Querschnittsthema und nicht wie bisher nur in vereinzelten Sektoren, wie etwa dem Gesundheitssektor. Wie das in der Praxis genau aussehen soll, ist allerdings offen. Auch erkennt das Klimaanpassungsgesetz die Gefahr an, dass soziale Ungleichheiten verstärkt werden können. Die Aussagen darüber, wie dies verhindert werden soll, sind aber sehr vage. Damit bleibt das Gesetz weit hinter den Forderungen verschiedener Sozialverbände zurück. In einer gemeinsamen Stellungnahme zum Referentenentwurf des Klimaanpassungsgesetzes forderten Arbeiterwohlfahrt, die Bundesärztekammer und weitere Verbände beispielsweise, das Gesetz solle ein Cluster Gesundheit und Pflege beinhalten, um den Gesundheits- und Pflegesektor krisenresilienter zu machen, sowie ein eigenes Cluster für den Sozialsektor, um besonders betroffene Menschen zu schützen. Dazu kam es allerdings nicht. Trotzdem bietet das Gesetz Chancen, um Schritte in die richtige Richtung einzuleiten. Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalysen sind das wichtigste Politikinstrument, auf dem vorsorgenden Anpassungsstrategien basieren, wie sie das Klimaanpassungsgesetz verlangt. Solche Analysen haben das Potenzial, soziale Ungleichheiten zu erfassen, damit sie bei der Planung der Maßnahmen berücksichtigt und so zumindest ohnehin benachteiligte Menschen nicht weiter marginalisiert werden. Jedoch wird die soziale Vulnerabilität im Rahmen von Klimarisiko- und Vulnerabilitätsanalysen hierzulande bisher kaum erhoben. Bestehende Betrachtungen fokussieren häufig vor allem auf individuelle, Bildungsgrad, Einkommen und soziodemografische Faktoren, Alter, Geschlecht. Damit werden die Ursachen von Verwundbarkeit internalisiert und den Personen selbst zugeschrieben, statt strukturelle Faktoren in den Blick zu nehmen. Um jedoch das Potenzial von Klimarisikoanalysen auszuschöpfen, braucht es Leitfäden, die eine tiefere Ursachenanalyse vornehmen, wie es etwa politökonomische Ansätze leisten. Diese beleuchten stärker institutionelle Verantwortlichkeiten und stellen den Zugang zu Ressourcen in den Mittelpunkt. Konkret fragen sie etwa nach dem Zugang zu bezahlbarem, gesundem Wohnraum, der bedingt, ob, um im Beispiel zu bleiben, eine ältere Person aus der Dachgeschosswohnung umziehen kann, um Hitzeereignissen weniger stark ausgesetzt zu sein. Sie fragen nach dem Zugang zu fairer, gut bezahlter und sozialversicherter Arbeit. Ein Negativbeispiel sind Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa, die ohne Gesundheitsschutz deutsche Ernten einbringen. Oder sie fragen danach, ob den Menschen bezahlbare, gute Gesundheitsvorsorge und Pflege zur Verfügung stehen. Dies stellt im ländlichen Raum eine besondere Herausforderung dar. Solche Fragen könnten der sozialen Gerechtigkeit schon in der Risikoanalyse mehr Raum geben. Für eine sozial gerechtere Klimaanpassung müssen bei der Ausarbeitung der Anpassungsstrategie sozialpolitische Akteure und Sozialverbände an entscheidenden Stellen einbezogen werden, denn sie verfügen über wichtige Expertise und lokale Wissensbestände. Zum Teil geschieht dies auch schon. So werden diese Akteure im Gesundheitsbereich bereits stärker einbezogen. Insgesamt aber werden Akteure außerhalb der klassischen Umweltpolitik nur sporadisch gefragt. Anders als beim Klimaschutz ist noch nicht systematisch untersucht, wie politische Parteien sich zur Anpassung verhalten. Aber populistische Aussagen konservativer bis extrem rechter PolitikerInnen lassen erahnen, wie wichtig der rechtsverbindliche Rahmen des Klimaanpassungsgesetzes auf lokaler Ebene ist. So polterte Hubert Aiwanger 2018 ausgerechnet gegen den Bau von Flutpoldern, die das Hochwasser dieses Sommers hätten mildern können. AfD-PolitikerInnen reagierten höhnisch auf die RKI-Zahlen zu den Hitzetoten und die Hinweise auf Extremwetterereignisse, als im Oktober 2023 das Klimaanpassungsgesetz im Bundestag diskutiert wurde. Aber eine effektive Klimaanpassung für alle könnte auch an der FDP scheitern, die bei gesellschaftlicher Umverteilung notorisch ablockt. PopulistInnen bieten keine Antworten auf die multiplen Krisen und strukturellen Ungleichheiten, die für die Klimaanpassung von zentraler Bedeutung sind. Das Klimaanpassungsgesetz verpflichtet hier zumindest alle Verwaltungsebenen zu Anpassungsstrategien, fernab von Parteipolitik. Gerade mit Blick auf Bundesländer wie Brandenburg, wo die als rechtsextremer Verdachtsfall geltende AfD stärkste Kraft in mehreren Landkreisen ist, kann das eine wichtige Rolle spielen. Gleichzeitig könnte eine gezielte Verzahnung von Klimaanpassung und Daseinsfürsorge PopulistInnen den Wind aus den Segeln nehmen. Wie das Gesetz wirken kann, hängt nicht zuletzt am Geld. Und hier muss der Bund mehr leisten. Die Kommunen stehen vor gewaltigen Herausforderungen bei der Anpassung und benötigen dafür ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen. Der Deutsche Städtetag fordert eine gesetzliche Finanzierungsregelung. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen sowie Kommunen wollen eine langfristige und sichere Finanzierung, in dem Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe verankert wird. Angesichts der zunehmend dramatischen Folgen des Klimawandels ist die Finanzierung der Anpassung auch ein gewichtiges Argument, die Schuldenbremse auszusetzen. Doch ein solcher Schritt ist leider nicht in Sicht. Aber ohne Entscheidung über Ressourcenverteilung ist eine Anpassung an den Klimawandel nicht zu haben. Letztlich erfordert eine umfassende und sozial gerechte Risikovorsorge wie der Klimaschutz erhebliche Änderungen an bestehenden Systemen und Industrien, was Widerstände verschiedenster Interessengruppen auf den Plan ruft. Umgekehrt birgt das Klimaanpassungsgesetz auch ein enormes Potenzial, um verschiedene Akteure für die Anpassung zu mobilisieren, wenn die Klimaanpassung mit der Daseinsvorsorge zusammengedacht wird. Durch einen Schulterschluss von Umweltbehörden und sozialpolitischen Akteuren auf allen Verwaltungsebenen könnte eine sozial gerechtere Klimaanpassungspolitik eingeleitet werden. Die Chancen, dass sich diese große Hoffnung mit dem Klimaanpassungsgesetz erfüllt, sind allerdings gering. Ungeachtet der potenziellen politischen Zugkraft kann soziale Klimaanpassung nur dann tiefgreifend sein, wenn die Ungleichheit nicht durch die politische, ökonomische, gesellschaftliche Ordnung ständig reproduziert wird. Insofern setzt die kapitalistische Produktions- und Lebensweise enge Grenzen für eine sozial gerechte Anpassung an den Klimawandel. Fragen gesellschaftlicher Umverteilung beinhalten ein Ringen verschiedener gesellschaftlicher Kräfte, sozialer Gruppen und Interessen. Die Anpassung an den Klimawandel ist dabei nur ein Schauplatz von vielen, auf dem dieses Ringen sichtbar wird, aber auch sichtbar gemacht werden kann. Wir wechseln jetzt vom sogenannten Klimawandel zu Rassismus und Faschismus in der BRD und Großbritannien. Unser erster, auch etwas längerer Artikel ist aus der Graswurzelrevolution vom Juni 2024, also der Sommerausgabe der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster. Wir haben ihn etwas gekürzt. Vor dem Artikel wollen wir noch auf Proteste gegen die AfD in Zwickau am 17.8., in Pirna am 24.8. und die großen Demos am 25.8. in Erfurt, Leipzig und Dresden vor den Landtagswahlen am 1.9. in Sachsen und Thüringen hinweisen. Weitere Proteste wird es vor den Landtagswahlen in Brandenburg am 22.9., am 14.9. in Cottbus und am 21.9. in Potsdam geben. Infos findet ihr unter anderem bei zusammen-gegen-rechts.org. Aber jetzt zum Artikel aus der Graswurzelrevolution zur AfD und zur selbsternannten Mosaikrechten. Menschenparks der wohltemperierten Grausamkeit. Nie wieder Faschismus. Mehrere Millionen Menschen gingen für dieses Ziel Anfang des Jahres auf die Straße. Das gab Kraft und Hoffnung. Nun stehen die nächsten großen Demos an. Es war auch wirkungsvoll. Meinungsumfragen sehen die AfD jetzt bundesweit bei 16%. Noch immer viel zu viel, aber nicht mehr so erschreckend wie die 23% mit zunehmender Tendenz im Winter 2023-24. Dies zeigt auch, ein drohender Faschismus lässt sich zurückdrängen, wenn viele aktiv werden. Die großen Demonstrationen richteten sich gegen geheime Vorbereitungen groß angelegter Deportationen, die verharmlosend als Remigration bezeichnet wurden. Nie wieder Faschismus. Das heißt auch, nie wieder Deportationen großer Menschenmassen in Konzentrationslager. Während die sogenannte Remigration auf millionenfache Empörung stieß, blieb das Wort Musterstadt jedoch seltsam unbeleuchtet. Wenn wir aber wissen wollen, wie wir die neuen Konzentrationslager verhindern können, müssen wir uns genauer ansehen, welche Pläne es gibt. Wir müssen vor Augen haben, der Faschismus in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts ging mit dem Kapitalismus der damaligen Zeit einher und war dadurch geprägt. Ein neuer Faschismus würde Elemente des aktuellen Kapitalismus aufweisen. Die einheitliche Massenformierung wäre vielleicht nicht mehr nötig. Der geforderte Totalitarismus würde sich gegebenenfalls anders ausdrücken als durch den totalen Staat. Ein neuer Faschismus würde auf die Kampflosungen Heil Hitler und Sieg Heil verzichten. Andere Kampflosungen können hingegen übernommen werden. Alles für Deutschland. Der Spruch stand auf den Dienstdolchen der SA und die bestand vor genau 90 Jahren aus 4,5 Millionen Männern. Alles für Deutschland könnte also kompatibel sein als Losung eines modernen Totalitarismus des Du bist nichts, dein Volk ist alles. Denn er stießt nicht nur an alte NS-Traditionen an, sondern passt allzu gut auch zu neoliberalen Wünschen. Wer erinnert sich noch an die Losung Du bist Deutschland von 2005 oder noch deutlicher an die Kampagne vom Bürgerkonvent von 2003? Es wurde genug über unsere Probleme geredet, lösen wir sie jetzt endlich. Wir haben die Erkenntnis, den Willen und die Kraft, Deutschland ist besser als jetzt. Am Bürgerkonvent waren damals Hans-Olaf Henkel und Beatrix von Storch beteiligt. Beide gehörten 10 Jahre später zur ersten Generation der AfD. Finanziert wurde die Kampagne Deutschland ist besser als jetzt mit 6 Millionen Euro von August von Finck, der auch der AfD die Anschubfinanzierung gab. Es sollte daher nicht verwundern, wenn Beatrix von Storch die Verurteilung von Björn Höcke zu einer Strafe von 13.000 Euro für das Verbreiten der SA-Parole Alles für Deutschland als Ergebnis eines Unrechtsstaates geißelt. Alles für Deutschland ist nicht nur eine mit neoliberalen Interessen zu vereinbarende Losung der SA, sondern auch die zentrale Kampflosung der Neonazi-Szene, die mit der Parole ganz bewusst in die Nazi-Zeit andockt. Und der Faschist Björn Höcke hat Kontakte in diese Neonazi-Szene. Dies wird gerne von den VerteidigerInnen des Spruchs übersehen. Im Gegensatz zur AfD, die seit den antifaschistischen Großdemos von Januar und Februar laut aller Meinungsforschungsinstitute rund 30% der WählerInnen innerhalb von 5 Monaten verlor, ist das Institut für Staatspolitik nicht einfach von außen zerlegt worden. Zwar betont Götz Kubitschek, die Linken hätten aus dem Institut eine durchlöcherte Zielscheibe gemacht und seit dem Bundesamt für Verfassungsschutz das Institut als Verdachtsfall eingestuft habe, stehe der Verein ohne Gemeinnützigkeit da, was das Spendensammeln extrem erschwere. Aber ich denke, die Auflösung ist eine Erweiterung des Diskursraums. Dafür spricht die Ersetzung des Begriffs Staatspolitik durch den merkwürdigen Begriff Menschenpark. Kubitschek bezieht sich damit explizit auf die Elmenauer Rede des Philosophen Peter Sloterdijk. Sloterdijk hatte sich in dieser Rede unter Berufung auf Platon und Nietzsche für eine bewusste Züchtung der Menschen ausgesprochen. Die Lesenden seien die Auslesenden und in Stadtparks, Nationalparks, Kantonalparks, Ökoparks, überall müssen Menschen sich eine Meinung darüber bilden, wie ihre Selbsthaltung zu regeln sei. Allerdings fehlte im Text von Sloterdijk das Wort Demokratie, im Gegensatz zum Wort Übermenschen. Menschenpark meint nicht nur Züchtung im Sinne der Bildungsselektion oder der Genetik, sondern auch der Menschenhaltung in verschiedenen Räumen. Marc Frank kommentiert 1999 in der Zeit ein rauendes Geschweife und Geschwefel, ein pointeloses Flirten mit verfänglichen Materien, die sich todsicher zur Publikumsprovokation eignen. Dem Vortrag eine klare These, eine Überzeugung, gar eine rationale Handlungsempfehlung abzugewinnen, ähnelt der Mühe, einen Pudding an die Wand zu nageln. Aber gerade dieses Geraune bietet sich nun für die Fortführung des Instituts für Staatspolitik an. Das Bild vom Menschenpark bietet an, was der Untertitel zu meinem Buch Sarrazins Korrektness ausdrückte, nämlich Menschen- und Bevölkerungskorrekturen. Und tatsächlich gehört Sloterdijk zu den Unterstützenden von Sarrazin. Zum Menschenpark gehört die Populationsökologie. Unterschicht ist in diesem Denken vergleichbar mit Unkraut. Das Problem der Unterschicht müsse sich auswachsen, so Sarrazin. Sarrazin bediente sich 2010 indirekt beim rassenbiologischen Magazin Mankind Quarterly. In diesem Kreis gehört auch Gilles-Philippe Rocheteau, dessen Hauptwerk Rasse, Biologie und Evolution eine Theorie der Entwicklungsgeschichte im Antaios Verlag des Instituts für Staatspolitik erschienen und Rastern behauptet, die drei Großrassen hätten unterschiedliche Arterhaltungsstrategien, die in der Biologie mit R-Strategie wie viele Nachkommen, wenig Aufzucht und K-Strategie wenig Nachkommen, viel Aufzucht beschrieben werden. AfrikanerInnen seien biologisch betrachtet Ausbreitungstypen, denen die Familie und damit auch die Kultur artfremd sei. Jörn Höcker hatte 2015 im Institut für Staatspolitik eine entsprechende Rede gehalten und darüber geklagt, dass heute der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp treffe. Dieses Problem könne nicht mit Lavendelwasser behandelt werden, dozierte Höcker später, sondern mit wohltemperierter Grausamkeit. Auch diese Vokabel stammt von Sloterdijk. Wie wir uns die Remigration, die Deportation vorzustellen haben, darüber erklärt Martin Sellner auf. Es brauche eine Musterstadt in Nordafrika. In dieses deutsche Territorium könnten dann auch Deutsche mit Migrationsmerkmalen untergebracht werden. In dieser Musterstadt könnten sich MigrantInnen bewähren, sogar Start-ups gründen. Bei Nichtbewährung gäbe es noch die Ankerzentren, da wäre es dann ungemütlicher. Ich nehme an, dass Kubitschek mit Strukturen dieses Menschenparks der wohltemperierten Grausamkeit in Zukunft gerne mit Verbündeten außerhalb seiner völkischen Blase diskutieren möchte. Mit Titus Gebel hätte er einen interessanten Gesprächspartner, denn dieser will mit einem Passhandelkonzern, den Henley & Partners, im Rücken gerne börsennotierte Privatstädte für Klimaflüchtlinge errichten, sofern ist das nicht, zumal auch Gebel in seinem Privatstadtbuch unter Bezug auf Rassisten wie Tatu, Van Hanen, afrikanischen Staaten einen geringen Intelligenzquotienten bescheinigt. Wird die Staatsfrage ausgeklammert, wird man sich schnell einig, zumal auch die Übermenschenzucht in den Privatstädten voranschreitet. Ein Milliardär, der unsterblich werden möchte, ließ sich vor wenigen Monaten noch von einem Bio-Hacking-Unternehmen im Privatstadtprojekt Prospera in Honduras behandeln. Allerdings müsste sich die Privatstadtszene fragen, ob sie wirklich an den Sommer- und Winterakademien der Menschenpark-Veranstaltungsgesellschaft von Kubitschek teilnehmen will. Beim Prozess der AfD gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz in Münster spielte der Volksbegriff eine wichtige Rolle. Der Verfassungsschutz vertrat den Standpunkt, dass die Verfassung nur ein Volk kenne, das Staatsvolk. Dieser Volksbegriff verträgt sich nicht mit einem ethnisch-kulturellen Volksbegriff der Rassenbiologie und des Ethnopluralismus und auch nicht mit dem völkischen Alles für Deutschland von der SA bzw. Björn Höcke. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Die Menschenparkfantasie lässt auch Aristokratinnen Herzen höher schlagen. In Merseburg sprach Höcke seine SA-Parole offen aus. In Gera sprach er nur die ersten Worte und dirigierte das letzte Wort. In Hamm brauchte er nur noch wortlos zu dirigieren. In Greiz musste er nicht mal mehr dirigieren. Seine Neonazis im Saal übernahmen das. Laut der vor Ort anwesenden Fokusjournalistin Antje Hildebrand gehörte zu den Alles-für-Deutschland-Schreihälsen der Neonazi Christian Klar. Klar hatte zuvor schon mehrfach mit einem von Höcke gelobten politischen Weggefährten, Frank Hausner, die Kampflosung skandiert. Hausner hat sie in Solidarität mit Höcke in seinen Reden eingeflochten. Hausner ist ein sogenannter Reichsbürger mit Kontakten zum Heinrich VIII., Prinz Reuß, womit wir bei den Aristokraten wären. Greiz war die Hauptstadt des Fürstentums Reuß. In Greiz fanden auch die rechtsterroristischen Treffen um die Gruppe von Heinrich VIII., Prinz Reuß, statt. Auch gegen diese Gruppe beginnen jetzt die Prozesse. In Stuttgart-Stammheim fand Ende April der erste Verhandlungstag im Prozess gegen den militärischen Arm der Gruppe Reuß statt. In Frankfurt am Main wurde ein eigenes Sicherheitsareal für den Prozess errichtet. Hier wird seit wenigen Tagen gegen die Kerngruppe verhandelt. Zu dieser zählt unter anderem auch die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkelmann, zwei ehemalige KSK-Soldaten und der Spitzenkandidat zur letzten Bundestagswahl der Querdenkerpartei Die Basis, ein ehemaliger Polizist. In München beginnt der dritte Prozess gegen die übrigen Reuß-Mitglieder. Ein weiterer bekannter Heinrich VIII. Prinz Reuß ist der Antidemokrat Markus Krall. Krall traf sich mehrfach mit Reuß, schrieb ihm ein Gedicht namens Ragnarök und einen Verfassungsentwurf für das neue Reich. Krall war in der Zeit leitender Geschäftsführer bei Degusser Goldhandel, wurde aber nach dem Tod von August Baron von Fink, wie viele andere Demokratiefeinde und antisoziale Ideologen, von den Nachfahren entlassen. Krall wollte in die Politik und präsentierte sich mit der Kettensäge bei der Werteunion. Doch selbst der rechten Werteunion war er nicht geheuer. Kralls großes Kettensägenvorbild ist der neue Präsident von Argentinien, Javier Milei. Milei hielt Mitte Mai 2024 eine Rede in Madrid auf Einladung der rechtsextremen Partei Vox. Auch Le Pen aus Frankreich sprach. Milei rief zum Kampf gegen das Krebsgeschwür des Sozialismus auf und forderte die Rechten auf, sich gegen die Ungerechtigkeit der sozialen Gerechtigkeit zu einigen. Peter Sloterdijk, der bereits zum Klassenkampf gegen die Linke aufrief, Steuern sollen schließlich nur noch freiwillig gezahlt werden, würde hier wahrscheinlich zustimmend nicken. Und Höcke passt dies wahrscheinlich auch in den Kram, da am 1. Mai 2024 wieder die neue soziale Frage beschwor, nicht mehr die ArbeiterInnen gegen die da oben, sondern gegen die von außen zu formieren. Und so ist dann auch die Umstrukturierung des Instituts für Staatspolitik zu verstehen. Der Menschenpark der wohltemperierten Grausamkeit soll von der Mosaikrechten entworfen werden. Alle für den postfordistischen Faschismus. Von der AfD und einem Artikel aus der Graswurzelrevolution kommen wir zur Situation in Großbritannien und den rassistischen Ausschreitungen. Auf LabourNet, der Homepage für gewerkschaftliche Linke, wurde die Rubrik Englands Rostock-Lichtenhagen 2.0 eingerichtet. Und hier wird auch ein kurzer Artikel aus der genossenschaftlichen Wochenzeitung WOTS aus der Schweiz empfohlen, den wir euch gleich zu Gehör bringen wollen. Erfreulicherweise gibt es seit gestern Nachmittag große Proteste gegen die rassistischen Ausschreitungen in Großbritannien und für den 10.8. wird zu einem Protesttag gegen die Far Right in vielen Städten Großbritanniens aufgerufen. Aber hier der Artikel aus der WOTS vom 5. August. Dünger für die Rechtsradikalen. Für nicht weiße Menschen sind es furchteinflößende Tage in Großbritannien. Gewalttätige Mobs raufen sich zusammen, werfen Brandsätze auf Asylunterkünfte, Ziegelsteine auf Moscheen. In vielen englischen Städten wurden Autos, Busse und Quartierläden in Brand gesteckt. In Liverpool ist eine Gemeindebibliothek abgefackelt worden. Mehrere Menschen wurden auf offener Straße zusammengeschlagen. Es sind die schlimmsten rechtsextremen Krawalle seit Jahrzehnten. Das Land ist erschüttert. Aber wer genau hingeschaut hat, hatte die Alarmzeichen sehen können. Die Krawalle begann nach einer Messerattacke im nordenglischen Southport am Montag vergangene Woche. Ein 17-jähriger Angreifer betrat ein Gemeindezentrum, in dem gerade eine Kindertanzstunde stattfand, und begann, auf die Kinder einzustechen. Drei Mädchen im Alter von 6 bis 9 Jahren wurden getötet. Am Abend des folgenden Tages begann der erste Protest in Southport, der schnell in Gewalt ausartete. Doch die Tragödie von Southport als Auslöser der Krawalle zu bezeichnen, wäre irreführend. Denn die rechtsextremen Randalierer brauchten nur einen Vorwand, um gewalttätig zu werden. In den sozialen Medien kursierte schnell jede Menge Desinformation, laut der der Angreifer von Southport ein muslimischer Migrant sei. Auch nachdem bereits bekannt war, dass der mutmaßliche Täter in Wales aufgewachsen ist und die Polizei einen islamistischen Hintergrund für unwahrscheinlich erklärt hatte, gingen die Krawalle weiter, nahmen sogar erst richtig an Fahrt auf und weiteten sich auf andere Städte aus. Manche Politiker haben sich in den vergangenen Tagen bemüht, kopflose Rabauken für die Gewalt verantwortlich zu machen. Schwachköpfe, wie der Tory-Abgeordnete Robert Jenrick sagte. Aber solche Sprache vernebelt die Tatsache, dass die Proteste sehr zielgerichtet und politisch sind. Es sind keine Rüpel, die grundlos randalieren, sondern Menschen mit einem tiefen Hass auf MigrantInnen, MuslimInnen und Multikulturalismus. Es ist auch nicht so, dass es keine Warnung gegeben hätte, wie die antirassistische Kampagne Hope Not Hate in ihrem jüngsten Jahresbericht festhält, war 2023 das Jahr, in dem der Rechtsextremismus in Großbritannien volljährig geworden ist. Nur 2 Tage vor dem Messeangriff in Southport zogen mehr als 20.000 Rechtsextreme durch London. Es war der größte Aufmarsch Rechtsextremer seit vielen Jahren. Wenn sich PolitikerInnen bis tief in die konservative Partei über die Randale empört zeigen, unterschlagen sie etwas Entscheidendes. Der Boden, auf dem der Extremismus gedeiht, wurde in den vergangenen Jahren eifrig von oberster Stelle gedüngt. In dem verzweifelten Versuch, den Vormarsch von Nigel Farage's rechter Partei Reform UK zu stoppen, verfiel die Tory-Partei auf immer extremere Formen von Migrationsfeindlichkeit. Die ehemalige Innenministerin Suelle Braverman warnte vor einer Invasion unserer Südküste durch EinwanderInnen und eben erwähnter Robert Jenrick, der nächste Tory-Chef werden will, sagte vor einigen Monaten, man kann das Land nicht auf der Grundlage britischer Werte wieder aufbauen, wenn man nicht diese Ära der Massenimmigration beendet. Man erinnert sich auch an ein Versprechen von Ex-Premier Rishi Sunak, die Boote zu stoppen, also die Flüchtlingsboote am Überqueren des Ärmelkanals zu hindern. Der Slogan »Stop the Boats« ist dennoch Teil der aktuellen Aufmärsche. Die grölenden Extremisten haben ihn direkt vom ehemaligen Regierungschef übernommen. Der neue Premier, Keir Starmer, hat bereits harte Strafen für die Randalierer angekündigt. Das ist schön und gut, aber um das Gift der rechtsextremen Radikalisierung aus der britischen Gesellschaft zu tilgen, wird die Labour-Regierung das Problem an der Wurzel packen müssen. Der erste Schritt dazu muss ein Ende der einwanderungsfeindlichen Rhetorik sein. Das war der linke Medienspiegel im August 2024. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org. Und tschüss.